Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Martin. Hallo. Ja, ist die Folge 407. Und haben wir einen Zahlenfakt? Und ist es überhaupt 407? Natürlich einen Zahlenfakt. Aber heute habe ich mal keinen HTTP genommen, weil es so langweilig. Also HTTP wäre heute Proxy Authentication Required. Und dafür habe ich jetzt einen Proxy-Zahlenfakt genommen, und zwar die Richtlinie EN 407. Das sind Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken, Hitze und oder Feuer. Thermische Risiken. Thermische Risiken. Aber nicht gegen Kälte. Das passt nämlich ganz gut, dann passt ganz gut zu einem Thema, über das ich später sprechen möchte. Thermische Risiken umschließen in dem Fall nicht Kälte. Das fand ich auch ein bisschen diskriminierend. Ah, das stimmt. Es ist nur in eine Richtung, die Thermik. Ja. Nach oben. Okay, bevor wir noch mehr dumme Scherze machen, kommen wir einfach zum ersten Punkt, der gar nicht auf der Agenda steht, weil er ist ja der Default-Punkt. Wie geht's uns denn so? Ach so, der. Ja. Tobi. Besser. Ich habe nach dem Tiefpunkt vor 2 Wochen habe ich dann so mir auch ein bisschen Rat geholt und habe gemerkt, dass ich Dinge irgendwie ganz anders angehen sollte und dass es alles ein bisschen lockerer ist, wenn ich nicht versuche, so alles komplett zu kontrollieren. Und es geht viel besser. Wir sind immer noch daheim. Es ist ein Ende in Sicht. Die Kleine wird relativ bald wieder in den Kindergarten dürfen, weil die ist ein Vorschulkind und damit sowas wie eine Übertrittsklasse. Mhm. Und die Große, die wird dann irgendwann in, wo sind das? Ich glaube, nach den Pfingstferien in so einen rollierenden Betrieb eingebaut werden, wo sie die Kinder 3 Stunden in der Früh die eine Hälfte von der Klasse und dann 3 Stunden am Nachmittag die andere Hälfte von der Klasse. Naja. Homeschooling geht immer besser. Und ansonsten es wird. Letztens hat mich die Realität noch mal so ein bisschen eingeholt, als in der Firma haben wir uns darauf vorbereitet, dass wieder mehr Leute rein dürfen. Mhm. Weil davor, das war so die totale Skeleton-Crew. Also ich glaube, es waren 6 Leute. Mhm. Und jetzt sind halt diese ganzen Auflagen und so mit Abstand und etc. Und jetzt steht halt auf jedem zweiten Schreibtisch so ein Stoppschild. Weil du darfst nur schräg gegenüber sitzen, sonst spuckst du dich ja an beim Reden. Und du darfst nicht direkt nebeneinander sitzen, weil das sind keine 1,50. Und in einem Meetingraum, der vorher irgendwie 12 Stühle hat, stehen jetzt noch 4. Und das ist so einer von den Momenten, wo du dann sagst so, it hits you. Da habe ich mir dann schon gedacht, oh, stimmt, ja, shit. Ja, ich bin weiter im Tal der Glückseligen. Also ich habe ja gar keine Probleme. Mir geht's relativ wahnsinnig gut mit Corona. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Aber ich weiß nicht, also ich knüpfe da gleich mal an, weil also ich habe auch so das. Also für mich fühlt sich das alles sehr komisch an, weil irgendwie so seit gefühlt einer Woche irgendwie alle jetzt auf Normalbetrieb umschalten, so, und irgendwie ist mir der Übergang zu krass auf eine Art und Weise. So, also ich verstehe nicht genau, was jetzt passiert ist, dass man so sehr in die andere Richtung jetzt wieder schwenken kann. Klar, wenn ich mir die Zahlen angucke und gerade die Inzidenzzahlen, dann geht es nach unten. Aber ich habe halt irgendwie schon Sorge, dass wenn jetzt irgendwie einfach mal so relativ normal weitergemacht wird, dass wir halt dann gleich wieder da sind, wo wir vorher waren. Aber nun ja, es fühlt sich auf jeden Fall sehr seltsam an, weil wenn man so rausgeht, dann sieht man ab und zu noch Masken, aber meistens unterm Kinn. Manchmal auch unter der Nase, aber sehr selten auf dem ganzen Gesicht. Ich habe einen gesehen, der sie nur über die Nase hat. Auch, das ist eine Variante, die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ja, ja, aber und insgesamt ist eigentlich schon, also Abstand und Ausweichen und so, das nimmt auch sehr stark ab. Und irgendwie, es gab ja während dieser letzten Tage, wo noch keine Lockerungen in Sicht waren, gab es ja immer diese Think Pieces mit, wie wird Corona unseren Alltag verändern und so in The Mythical After. Und ja, die Antwort ist gar nicht gefühlt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass irgendwelche bleibenden Veränderungen tatsächlich zurückbleiben. Jetzt mal sehen. Mal abwarten, wie es jetzt weitergeht, aber bisher kann man da jetzt keinen Trend erkennen zu mehr Rücksicht oder weniger Kapitalismus oder was auch immer. Vielleicht mehr Homeoffice. Twitter darf jetzt komplett von zu Hause arbeiten, angeblich. Aber auch das kann man positiv und negativ sehen, glaube ich. Also keine Ahnung. Nun gut. Marcel. Ich hab so wenig davon mitgekriegt, weil ich immer noch im Lockdown-Modus bin hier. Und mir ist jetzt gar nicht so aufgefallen, dass sich alles so verändert hat. Ich kriege das natürlich über die Nachrichten mit. Und ich habe auch das Gefühl, warum nicht kleine Veränderungen, dann eine Woche, damit man das dann besser nachhalten kann. Was bringt eigentlich was? Was sich in meiner Rezeption von Corona verändert hat, ist, dass ich mittlerweile eher Angst vor geschlossenen Räumen habe, in denen viele Leute sind, und weniger vor dem Abstand. Weil ja, Abstand an der frischen Luft ist vielleicht nicht ganz so wichtig, wie viele Leute in einem Raum lassen ihre Tröpfchen da. Aber gut, ich meine, ich weiß auch nicht. Ich bin ja kein Profi. Ich kann mir bloß Informationen holen und weiß ich nicht, welche stimmen und welche nicht. Also da bin ich ein bisschen verunsichert. Wie gesagt, im Grunde wie am Anfang, ich habe Angst, dass irgendwann der soziale Druck wieder einsetzt. Interessanterweise geht es ja immer noch bergab, also positiv bergab. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ja, die Zahlen haben wir allerdings. Aber wann ist der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt ist wieder normal? Gar nicht. Wenn man nach Südkorea guckt, da gibt es jetzt einen Fall in der Disco, weil die, das weiß ich ja auch bloß so halb, Informationen, irgendwo Diskos wieder aufgemacht haben, der jetzt halt wieder 25 Leute angesteckt hat, eine Person. Ich weiß es nicht. Ja. Ach ja. Ansonsten, ja, mental, mir persönlich geht es ganz gut, aber es ist trotzdem schwierig. Eigentlich ein Auf und Ab, mal sehr tagesabhängig, die ganze Sache. Ja, und auf der anderen Seite, also es hat sich für mich eine gewisse Normalität eingestellt hier zu Hause, also neue Routinen, die da entstanden sind. Da bin ich gespannt, was bleiben wird, was man da mitnehmen möchte. Ich hoffe, dass ich ein paar Gerichte jetzt besser kochen kann als vorher. Ich habe festgestellt, dass es tatsächlich auf mehreren Ebenen gut ist, nur einmal in der Woche einzukaufen, so richtig. Weil wir haben halt vorher irgendwie 2-3 Mal in der Woche eingekauft. Und erstens gibt man einfach mehr Geld aus und zweitens ist es auch entspannender, wenn man nur einmal in der Woche muss, finde ich. Also ich mochte das immer, so Kleineinkäufe zu machen. Das mache ich jetzt halt auch nicht mehr. Also ich habe jetzt überhaupt zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht, mit dem ich mache den Familieneinkauf und habe dann halt eine höhere Rechnung, aber auch viel zu schleppen. Ja. Und ich mache das tatsächlich ganz umgekehrt. Ich mache kleine Einkäufe und zwar super früh. Also ich bin Frühaufsteher und unser Supermarkt macht um 7 schon auf. Und da teilst du dir dann halt mit 3 Leuten. Und einer Kassiererin, die ein bisschen grumpy ist, weil sie eigentlich noch einräumen will, die Regale, und dann schon kassieren muss. Aber das ist entspannt. Tja. Nun ja, nun denn. Mal sehen, wie es weitergeht. Weitergehen tut es ja unter anderem jetzt damit, dass irgendwann mal diese Corona-Apps kommen. und ob sie dann irgendwann noch kommen oder ob sie erst eine Impfung gibt. Ja, also so ein bisschen hat man das Gefühl, es ist jetzt zu spät, weil in der Zeit lang wurden diese Corona-Apps ja als das Mittel aus dem Lockdown quasi angepriesen. Jetzt werden sie als das Mittel aus der zweiten Welle irgendwie mittlerweile schon verkauft, so. Mit der ja irgendwie alle fest rechnen. Sind die nicht gerade bei geringeren Zahlen, also wenn ganz viele Leute sie übernehmen würden, sind sie dann nicht gerade sinnvoll bei geringeren Zahlen, damit man mehr Tracing machen kann? Na, inwiefern die wirklich sinnvoll sind, da muss man sowieso erstmal noch gucken, glaube ich. So. bei geringeren Zahlen kannst du halt oder können die Gesundheitsämter halt den normalen Tracing-Vorgang sehr gut machen, denke ich. Und da braucht es die, glaube ich, gar nicht so sehr. Aber so ein Supermarkt, also du meldest dich ja nicht an, wenn du in den Supermarkt gehst. Ja, ist ja die Frage, inwieweit. Oder sind das eh keine Spreader-Orte? Also das ärgert mich ein bisschen, dass wir noch so wenig wissen, was ist denn gefährlicher, Busfahren oder in einem Mietwagen oder in den Supermarkt gehen und so. Also ich hätte da eigentlich gern mehr. Die Frage ist aber, ob so eine App halt dann tatsächlich da viel helfen kann, auch gerade im Supermarkt. Ob da wirklich, muss man alles sehen, wenn die tatsächlich kommen. Es gibt ja da so einige Verzögerungen und interessante Entwicklungen. Unter anderem gibt es ja Länder, die darauf setzen, irgendwie was Eigenes zu machen und nicht die APIs von Apple und Google zu verwenden. Warum auch immer. Auf Apple heißt das halt ganz konkret, dass es dann im Vordergrund laufen muss, weil du kannst im Hintergrund keinen Bluetooth LE scannen. Ich verstehe nicht so ganz, warum man dann auf eine eigene Lösung besteht. Aber zum Beispiel die UK macht das ja so, also will das zumindest so machen. Wir sind jetzt irgendwie auch immer mehr in der Diskussion, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, da irgendwie zu verfolgen, was da passiert. Ich habe heute noch gesehen, dass Utah auch eine eigene App entwickelt, mit einem eigenen Framework, so ohne die APIs von Google und Apple zu benutzen, weil sie unbedingt noch GPS haben wollen. So, weil das wäre ja angeblich so viel besser und genauer und da könnte man viel mehr rauslesen. Ich dachte, die haben Define P gleich 4 oder so. Oder so, ja. Ja, auch eine spannende Frage, ob denn jetzt wirklich mit GPS da überhaupt irgendwelche Daten rausfallen, die Sinn ergeben. Also da muss man bestimmt noch so diverse Filter drüber laufen lassen und dann ist die Frage, ob das nicht irgendwie dann sowieso. Nun ja, und es gibt auch Neues von der Telekom und der SAP-App. Also Telekom und SAP-App. Entwickelt wird diese App nämlich tatsächlich von SAP. Die Telekom kümmert sich um das Backend und die Hotline und Netzinfrastruktur und Kram. Und entwickelt wird das Ganze bei SAP. Und man kann tatsächlich jetzt das erste Doku-Dokument, auch schön, die erste Dokumentation lesen auf GitHub, weil sie die Dokumentation auch mal erstmal geopen-sourced haben. Ja. Und da ist halt so irgendwie User-Stories und da kann man sich halt mal angucken, wie sie sich diese App vorstellen. Viel Neues/Erleuchtendes steht da nicht, meines Erachtens. Also da steht halt so, was halt so eine Corona-App macht und was ich mir so als RKI von der Corona-App erwarte, was ich mir als User von der Corona-App erwarte. Ist aber ganz interessant, weil man so ein bisschen zwischen den Zeilen gucken kann, wie dieses Ding, also wie das Mindset hinter dem Ding ist und wie von welchen Leuten das entwickelt wird. Unter anderem fand ich schön in Anführungszeichen, dass in dem Dokument dann irgendwann steht, aus Gründen der einfachen Lesbarkeit wird auf eine Differenzierung von Geschlechtern verzichtet. Sprich, alles ist im generischen Maskulinum. Naja, gut, da muss man nicht viel darüber diskutieren. Es gibt mittlerweile schon einen Pull-Request von jemandem, der dann tatsächlich alles durchgegendert hat. Und der hat dann natürlich auch wieder so 8 Kilometer Diskussion drunter von irgendwelchen GitHub-Nerds, die da irgendwie erstens halt so dieses, haben wir denn keine anderen Probleme? Und ich kann das aber nicht lesen und alles ist ganz schrecklich, wenn da irgendwelche Doppelpunkte und Sternchen im Text sind. Und ja, also auf dem Niveau finde ich das sehr interessant zu verfolgen, was da passiert. Ich habe mir auch mal angeguckt, wer da jetzt Code-Owner ist und wer da so dran bastelt. Und das ist durchaus auch ganz erhellend, da so ein bisschen zu gucken hinter die Kulissen. Was ich ja erstaunlich finde, ist, dass die wirklich glauben, dass sie eine App schneller entwickeln können als ein Impfstoff. Naja, also es gibt schon Leute, die können das, aber also kommt immer auf die App drauf an natürlich. Aber mal sehen, was bei rumkommt. Ja. Also es ist jetzt zumindest... Vielleicht sollten wir das im Podcast auch mal sagen, der Berliner Flughafen BER soll eröffnet werden dieses Jahr. Ja, wobei aber auch schon wieder diskutiert wird, ob er nicht sofort pleite geht, wenn sie ihn aufmachen oder so. Ja. Und dann wird er umgenutzt zu einem Tropical Island. Ja, da haben wir aber schon. Und dann geht das Tropical Island pleite, oh Gott. Hm. Kaskadeneffekt. Dann wird das Tropical Island ein Zeppelin, eine Zeppelin-Garage. Nein. Und auf dem Tempelhofer Feld bauen sie einen neuen Flughafen. Ja. Das ist eigentlich die Lösung, glaube ich. Das müssen wir mal vorschlagen. Gut. Außerdem Neues aus Deutschland, mehr Apps. Es soll nämlich jetzt auch noch eine Quarantäne-App geben. Da hat ja irgendwann vor ein paar Wochen Jens Spahn irgendwie in der Pressekonferenz irgendwie gesagt, ja, und dann kommt noch die Quarantäne-App und keiner wusste, von was er redet. Und alle waren sehr erstaunt, inklusive Datenschützern und was nicht alles, die auch nichts davon wussten. Und stellt sich raus, das ist halt so eine Art einfaches Formular, wo du dich dann selbst als betroffen melden kannst, damit das Gesundheitsamt dich dann tracken kann und irgendwie dir Daten abnehmen kann über die App. Aber Hauptsache es heißt App. Ja. Ja, es ist auch eine App, aber es ist halt im Wesentlichen einfach ein Formular. So. Ach so, ist ein Elster-Formular. Ja, sozusagen. Gut, so viel zum Überblick der Apps. Sobald es Code gerade aus Deutschland gibt, werden wir das Thema dann nochmal aufmachen und uns vielleicht dann auch amüsieren. Kommen wir zu einem Thema, das ja durchaus in der Vergangenheit diverse Lacher auch nach sich gezogen hat, nämlich das MacBook und die Hitze und die Leistung und so. Was ist dann, ist das Marcel oder ist das Tobi? Ja, das bin ich. Das bist du. Ja, erzähl doch mal, was ist das Problem? Naja, ich habe mir jetzt Handschuhe nach der Richtlinie E407 gekauft, damit ich mein MacBook weiter benutzen kann. Verstehe. Nee, also generell, ich muss sagen, dieses MacBook ist Hitzeschrott. Mhm. Ich mache das an und es läuft ganz schnell heiß. Damit könnte ich noch leben, wenn es einfach bloß heiß wird. Aber offensichtlich drosselt es dann ganz massiv runter. Hm. Und gefühlt drosselt es mehr runter, als mein vorheriges MacBook schnell war, aus 2015. Darf ich dich fragen, auf welcher Seite du lädst? Ja, genau, darauf wollte ich als nächstes kommen. Es kursieren jetzt gerade Gerüchte, dass man auf der richtigen Seite laden kann. Wait, what? Und ja, und zwar ist das MacBook so gebaut, dass wenn man auf der rechten Seite lädt, das wohl günstiger ist für die Hitzeentwicklung, als wenn man auf der linken Seite lädt. Das ist nicht ganz korrekt. Seite also laden. Die aktuelle Fakten- oder Forschungslage ist, dass die Sensoren auf der rechten Seite nicht richtig abgefragt werden und deswegen nicht gedrosselt wird. Ah, okay. Also die Lebensdauer wird kürzer, aber man kann das MacBook benutzen. Offensichtlich, sozusagen. Wenn man auf der rechten Seite lädt, so interpretiere ich das jetzt, das ist natürlich kein rechtlicher Hinweis. Hm. Ich empfehle, gar nicht zu laden, dann kann man am längsten damit arbeiten. ich muss halt bloß sagen, jetzt nachdem mehr oder weniger die, hier fährt gerade ein Tatütata vorbei. Wir wohnen aber auch direkt neben dem Krankenhaus, also nicht ungewöhnlich. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ja, offensichtlich ist es kein Problem, was ich alleine habe, sondern das ist offensichtlich was, was viele Menschen haben mit ihren MacBooks. Und es ist wieder ein typischer Apple-Fall und ich muss sagen, dass ich langsam echt die Schnauze voll habe, dass Apple Schrott verbaut, der einfach nicht funktioniert. Ja, wobei es so fühlt sich das gerade an und ich glaube, eher ein Softwareproblem ist wieder mal. Ja, das kann auch sein. Das Drosseln oder das Heißwerden? Das beides, Fragezeichen. Beides, ja. Ich denke, Third-Party-Software ist sicher auch mit Schuld. Trotzdem sollte das nicht in dem Maße passieren. Vor allem, es passiert halt auch, wenn so Minimalsachen im Hintergrund laufen. Also wenn so ein Programm rumeidelt, dann wird es trotzdem sehr, sehr schnell heiß. Und klar, ich weiß, ich benutze Programme, die viel machen und die Prozessoren auch auslasten. Aber dann frage ich mich, hätte ich vielleicht das bessere MacBook gehabt, wenn ich den schlechteren Prozessor mir gekauft hätte? Also solche Sachen. Und das ist nicht etwas, was ich mich als Mac-User fragen muss oder möchte. Ja. Und ich muss sagen, das ist das schlechteste Produkt, was ich in der Hinsicht hatte seit dem iMac, dem... Das war auch so großartig. 2007 oder so war das. Oder 2006. Da hatte ich einen iMac, der ist einfach hin und wieder eingefroren. Und wahrscheinlich die Grafikkarte oder so, denn der hat noch getan, aber das Bild ist halt eingefroren. Und dann hing das Bild so 10 Sekunden, 15 Sekunden, vielleicht eine Minute und dann hat sich's wieder entsperrt. Meistens habe ich aber bis dahin den iMac neu gestartet gehabt. Und dann irgendwie nach einem Jahr oder so hat Apple ein Patch geliefert und dann ging das. Und wow, also das war auch schon eine grenzwertige Situation. Ich dachte halt immer, wenn ich mich auf irgendwas beim Mac verlassen kann, dann ist es vielleicht wenigstens die Hardware, aber ich bin echt langsam am Verzweifeln, was Apple angeht. Ach ja, ja, also ich habe auch so ein bisschen gerade Schmerzen, was Softwarequalität angeht, weil ich hatte jetzt diese Woche 3 Kernel Panics, alle weil ich in Xcode in einem Breakpoint hing und danach Continue gedrückt habe. Und da stürzt dann immer irgendwas in Core Audio ab. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es daran liegt, dass ich mir ein Aggregate Audio Device gebaut habe, ein Audio MIDI Setup. Vielleicht sollte ich das mal löschen und dann passiert das vielleicht nicht mehr, aber es ist trotzdem sehr nervig, weil du hast halt auch immer gerade so, gerade wenn du da tief im Debugger bist und dann plötzlich die Maschine mit lauten Lüftern neu startet und der Bildschirm schwarz wird, hast du immer so den I have been unplugged from the Matrix Effekt so ein bisschen und das ist immer so ein bisschen meh. Ja, wir hoffen auf Besserung. Vielleicht können ja diverse Betriebssystem-Updates welche passieren, da Abhilfe schaffen, Finger gedrückt. Der normale Zyklus ist halt, dass es erstmal 1 bis 2 Jahre dauert, bis Apple das Problem als Problem sieht, wenn man Glück hat und dann passiert was. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das intern... austauschen und dann... Bitte? Ich weiß nicht, ob man extern und intern da nicht unterschiedliche Perspektiven auf dieses Ding hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Apple halt nicht zugibt, dass es ein Problem ist, aber intern schon an einer Lösung arbeitet. Ja. Ja, wenn dein MacBook dann wieder ein bisschen kühler läuft, dann kannst du ja Unreal Engine 5 installieren. Und dann drosselt das. Das ist übrigens wieder ein Tipp. Das ist übrigens ein echter Tipp. Plastikfolie, da einen Kühlakku reinlegen und unter den Mac. Okay. Dann läuft er länger. Uff. Aber da hast du schon, also ich habe ja, du hast ja auch ein MacBook Pro der aktuellen Generation, oder? Naja, das 17 Zoller. 17 Zoller? Das ist sozusagen die neueste Generation ist ja. Nee, Quatsch, nicht 17, 15. 16. 15, ne? Nee, 16 ist ja die neue Generation. Ach so. Ich habe ein 15er noch. Okay. Aber auch schon mit Escape-Taste? Noch mit dem alten neuen Keyboard. Dem alten neuen Keyboard. Also das letzte alte Keyboard. Verstehe. Okay. Ja, da habe ich keins dieser Geräte. Das kann tatsächlich sein, dass. Ja, weil ich meine Dinger werden schon auch warm bis unangenehm anzufassen, aber so richtig, dass sie so heiß werden würden, dass man sie nicht mehr benutzen kann und dass sie so krass drosseln würden, passiert mir eigentlich nicht. Das ist auch was, was ich gemerkt habe, dass die Dinger in die Knie gehen, wenn es ihnen zu warm wird. Hm. Das ist echt, das da langt's, dass das MacBook in der Sonne steht. Ach ja, aber wir wollten eigentlich über Unreal Engine 5 reden. Sad. Yes. Genau, es trug sich zu, dass der seltsame Release-Kalender von PlayStation und Microsoft fortgeführt wird. Microsoft war ja vorletzte Woche dran, irgendwie mit einer Show, wo sie gesagt haben, Gameplay auf der Xbox wird jetzt gezeigt, auf der nächsten Xbox. Mhm. Es handelte sich dann um Third-Party-Titel und irgendwie waren es dann doch erstmal hauptsächlich Trailer. Also es war eine ganz komische Show und nicht sehr begeisternd und halt auch nichts Microsoft-Spezifisches. Mhm. Und Sony hat sich gedacht, da lassen wir uns nicht lumpen, machen mal auch was. Und haben sich zusammengetan mit der Unreal Engine. Und zwar wurde die Unreal Engine 5 vorgestellt, in Echtzeit laufend auf einer PlayStation 5 Entwicklerkonsole. Ja. Und das Ganze sieht wirklich nett aus, von den Möglichkeiten, von den neuen Effekten. Gleich vorab, die Unreal Engine 5 wird aber erst nächstes Jahr erscheinen. Hm. Also dieses Jahr passiert da erstmal noch gar nichts. Ja. Und hauptsächlich waren das Features wie Global Illumination in Echtzeit, also dass du da nicht vorrennen musst und dann das Licht setzen kannst, super hoch aufgelöste Models, wo man dann kein Depth of Field, nicht Depth of Field, LOD, was ist LOD? Level of Detail, umschalten muss, sondern wo man einfach das hoch aufgelöste Model hat und dann funktioniert das überall in der Szene. Das ist halt eins dieser typischen Projekte, was Showcase-Projekte. Ich meine, bei Unity macht ja immer so pre-rendered Projekte für die neuen Unity-Features und die sehen auch immer 800.000 Mal besser aus als die Spiele, die dann rauskommen. Aber es ist trotzdem ganz interessant, so als Vorgeschmack dafür, was am Ende dann der Generation auf uns warten wird wahrscheinlich. Hm. Ich habe mal ein Video verlinkt von der Digital Foundry. Ja. Digital Foundry. Genau, die zwei Begriffe, die man sich dazu vielleicht merken kann, ist Nanite und Lumen. Nanite ist quasi der Teil, der sich mit den Level of Detail Sachen beschäftigt. Da kannst du halt dann irgendwie so ein fotogrammetrisches Modell reinwerfen und das funktioniert halt einfach. Und Lumen ist das Ding, das sich darum kümmert, die Lightmaps zu machen. Und da musst du dann nicht deine Lightmaps reinbaken und ewig warten, bis das irgendwie funktioniert. Ja, und ganz interessant ist, das sind ja so zwei Baustellen, die bei Unity momentan sehr brach liegen, meines Erachtens. Also das ganze Lichtsystem ist für mich noch ein großes Fragezeichen momentan bei Unity. Mhm. Wie sich das weiterentwickelt und ja. Insofern vielleicht, wenn man so sieht, die Konsolen treten gegeneinander an, aber natürlich tritt Unreal Engine immer auch gegen Unity an, auch wenn Unreal Engine viel mehr AAA ist als Unity, aber trotzdem. Ich muss ja sagen, das ist schon ganz interessant. Was mich an der nächsten Generation von Engines irgendwie am meisten interessiert, ist tatsächlich Audio. Im Sinne von binaurales Audio, weil ja da scheinbar dann doch jetzt endlich mal der Trend hingeht. Und ich verspreche mir davon eigentlich sehr viel. Und die PlayStation hat auch einiges an Audiosachen zu bieten, oder? Ja, ja. Da also, gibt es auch neue Features. Genau, da hat Chani schon gesagt, hier, wir machen irgendwie binaural mit eigener Head-Related Transfer Function und alles wird gut und du kannst quasi so richtig Audio-Ausrichtungen quasi hören. Und jeder, der schon mal irgendwie so ein Stereo-binaurales Aufnahmedings gehört hat, der weiß, wie viel Unterschied das macht und wie sehr man sich plötzlich an einen Ort versetzt fühlt, wenn die Geräusche aus der richtigen Richtung kommen. Ja. Und ich spiele ja immer mit Kopfhörern, insofern. Ja. Macht es ja dann einen Unterschied, oder? Definitiv. Gut. Na gut, also es wird weiterhin spannend bleiben, was diese Konsolen-Reveal-Sachen angeht. Hm. Und ich bin immer noch auf der Lauer und warte, ob dann wirklich mal so ein richtiges Reveal kommt oder ob das weiterhin so tröpfchenmäßig dann. Ich denke, es muss auch irgendwas Consumer-Facing passieren. So, also bis jetzt passiert halt alles so für Hardcore-Nerds und Entwickler. Und es wirkt irgendwie so wie Patches. Also gar nicht so wie eine Vollversion, die man kauft, sondern man kriegt jetzt immer so Patches nachgeliefert. Ja. Also ganz, ganz, ganz seltsam. Und es hat mich sowohl bislang bei Microsoft als auch bei Sony abgeschreckt von der neuen Konsolengeneration. Es wird sich sicher noch ändern, aber. Nun ja, nun denn, wir werden gucken und wenn dann die neue PlayStation kommt, kannst du sie kaufen. Vorher kommen wir allerdings zum Konsum, wo du auch Dinge kaufen oder sonst wie erwerben kannst. angefangen mit A-Shell. Und zwar handelt es sich wieder mal um eine Shell für iOS. Nachdem ich ja hier auch schon mal ISH vorgestellt habe. Sie verfolgt allerdings einen anderen Ansatz. Wenn wir uns erinnern, ISH, was es ja nur über Testflight gibt momentan, emuliert quasi einen PC. Und in dieser PC lässt ein Linux laufen. Und hier hat sich jemand die Mühe gemacht, tatsächlich einen Layer zu schreiben, der quasi eine Shell auf iOS selbst versucht abzubilden. Das funktioniert natürlich jetzt nicht ganz so umfassend wie ein Emulator, aber es funktioniert erstaunlich viel. Also du kannst irgendwie Python, Lua, Tech kannst du alles laufen lassen. Du kannst auch, ist alles integriert in Files-App auch und es funktionieren sehr viele Programmiersprachen, also sehr viel, es funktionieren einige Programmiersprachen, JavaScript, C und C++ ist auch dabei. Gerade für Python kannst du auch Pakete installieren. NPM und so ist noch nicht funktionsfähig, soweit ich weiß. Aber insgesamt sieht das sehr gut aus und man kann sich das im App Store, glaube ich, sogar auch runterladen, aber auch per Testflight und selber drauf kompilieren. Ja, kannst du auch im App Store runterladen. Ich muss jetzt mich mal outen als ich weiß nicht was, aber ich habe eine Frage. Mhm. Wozu? Ja, wenn du irgendwie, also ich brauche schon ständig mal eine Shell. Ja? Irgendwie, ich will irgendwie einen File runterladen und durch AWK durchsausen lassen und irgendwie Dinge machen, mich per SSH irgendwo einloggen. Also da habe ich natürlich andere Programme für, aber so mal jemanden pingen, einen Host pingen oder irgendwie gucken, was der DNS-Eintrag ist oder solche Geschichten. Also halt so richtig Low-Level-Kram, den ich halt auch machen können will, wenn ich nicht vor meinem Rechner sitze. Abgesehen davon, gerade auf dem iPad halt auch tatsächlich Python programmieren und so Gedöns. Lua, whatever. Ja, okay. Ist schon praktisch. Ja, das also, iPad ist da der Schlüssel. Halt auch so Geschichten wie, ich will jetzt dieses YouTube-Video runterladen, weil ich möchte mir daraus einen Ausschnitt ausschneiden und den auf Twitter posten. So, und das geht halt sonst nicht so wirklich, also es geht schon irgendwie, aber nicht so gut. Und dann werfe ich halt schnell meine Konsole an und mache YouTube DL und lade das Video runter und dann habe ich es halt schon mal auf dem Filesystem vom iPhone und dann kann ich da normal mit weiterarbeiten. Okay, YouTube DL auf iOS ist schon ein Use Case. Ja. Aber solche Sachen passieren, also mir fällt jetzt spontan nichts Ähnliches ein, aber sowas passiert mir schon öfter, dass ich irgendwie jetzt sage, okay, ich brauche jetzt irgendwie ein Kommandozeilentool, um XY zu machen und das, dafür ist es praktisch. Gut, kommen wir zum nächsten Thema und das ist wahrscheinlich ein Buch. plötzlich mal. Ja, das ist ein Buch. Genau. Stell es einfach selbst vor, dann muss ich mir nicht Sorgen machen, wie man den Autor ausspricht. Ja, na toll. Dean Kuntz, ich habe ihn falsch geschrieben, schreibt sich mit TZ. Ah. Wir müssen das noch korrigieren. Das heißt, liebe Zuhörer, ihr werdet das nicht merken. Oder ihr werdet das sehen, dann sage ich es einfach jetzt. Genau, nicht. Dann war Martin zuvor. Wir schneiden alles raus. Ja. Und ja, The Eyes of Darkness. Ich habe dieses Buch auf als Gelegenheitskauf, weil ich es witzig fand, gekauft, weil darin kommt ein Virus vor, der aus China kommt und Wuhan 400 heißt. Mhm. Der spielt leider seine sehr untergeordnete Rolle, ist mehr so ein Plot-Device und es ist so ein komischer, es ist so ein Thriller-Romanze mit einem leichten, übernatürlichen Einschlag, ganz durchschnittliche Kost, muss man nicht lesen, ist wohl ein sehr frühes Werk von Dean Kuntz, also der hat sich wohl danach auch weiterentwickelt, ist ja auch Bestseller-Autor. Nee. Ja, also, ich verstehe. Hast du dir das Buch tatsächlich wegen dieses Verschwörungstheorie Starter Points besorgt? Ja. Also das wegen... Übrigens, da hat jemand ein Buch geschrieben, da ist auch so ein Virus, der aus China kommt und Wuhan heißt. Ja. Na gut, ich muss echt sagen, das ist auch der Grund, warum ich The Last of Us nochmal gespielt habe, weil es einfach thematisch gerade gepasst hat. Auch wenn es da ein Pilz ist und kein Virus. Verstehe. Also ich lese hier gerade so einen Artikel über dieses Buch und auch sehr schön. Once infected, no one lives more than 24 hours. Most die in 12. Das ist, glaube ich, gar nicht so effektiv für ein Virus, wenn irgendwie alle Hosts in 12 Stunden sterben. Aber ja, das ist auch, der bricht auch gar nicht aus. Okay. Also die Idee dabei ist, ich meine, ich glaube, ich spoilere niemand dieses Buch weg, der ja. Das jetzt... niemand will dieses Buch unbedingt lesen nach meinem Laubarm mit At Best Review. Der Virus ist ein, der bricht nicht aus, der ist eine biologische Waffe, Verstehen. Die entwickelt wurde in Wuhan und die soll auf eine Stadt losgelassen werden, die entvölkern, also so wie die Neutronenbombe und dann schnell wieder verschwinden. Und das amerikanische Forschungslabor, die den auch haben, die haben den halt getestet und ein Schulbus voller Kinder ist irgendwie, wie genau, ist unklar, infiziert worden mit diesem Virus. Rast auf ein Gebäude zu und wenn er und langsamer als 60 Meilen pro Stunde fährt, dann nein. Und eines dieser Kinder hat es tatsächlich überlebt. Und besitzt wohl Antikörper gegen den Virus. Und das geheime Forschungslabor hat natürlich gesagt, der ist gestorben und er ist so furchtbar durch diesen Busunfall zerstört worden, dass das mit einem geschlossenen Casket Sarg, mit einem geschlossenen Sarg beerdigt werden muss. Und ja, wir haben ihn schon identifiziert, guckt ihn euch nicht an. Stattdessen haben sie ihn im Labor und führen Tests an ihm durch. Und seine Mutter, ein Ex-Las Vegas-Showgirl, die jetzt selber Tanznummern produziert, sehr erfolgreich. Und ein superreicher Anwalt, der früher Geheimagent war und immer noch super Karate kann und mit Waffen umgehen, begeben sich auf die Suche nach dem Jungen. Verstehe. Also ist es, ach genau, und der Junge hat durch den Virus übernatürliche Fähigkeiten entwickelt. Klar. Telekinese klar. Und oh, gut, ja. Stattzustellen. Okay. Also wo wir jetzt schon bei dieser Nicht-Empfehlung sind, kannst du vielleicht auch gleich anknüpfen mit der nächsten Nicht-Empfehlung. Ja, auch nicht kaufen braucht ihr euch, na gut, den Dean Kuntz, den könnt ihr lesen, wenn ihr mal irgendwie, weiß nicht, zu viel Zeit habt, aber kauft euch bitte nicht diesen blöden MagSafe-Ersatz, den ich da verlinkt habe. Das ist ein ElecJet MacBook Pro, magnetisches USB-C-Ladekabel. Und ich war so froh, dass ich mein MagSafe wieder hatte, weil das ist, meine Kinder fallen immer wieder mal über mein Stromkabel drüber. Und das ist einfach, ich habe jedes Mal Angst, was ist, wenn das mal mit meinem USB-C-MacBook passiert? Dann fliegt es durch die Luft. Und da habe ich eben so ein MagSafe-Nachahmung gefunden. Da hast du einen Nuppel, den steckst du in den USB-C-Port. Der ist magnetisch. Und dann hast du eben das magnetische Gegenstück mit Kabel und das steckst du in deine, in den Strom, in dieses dicke Brick ein, das du in, den in die Steckdose steckst. Geht alles super, nur lockert sich dieser blöde Nuppel, den du reinsteckst, immer. Und dann sitzt er nicht gescheit drin und dann lädt das MacBook nicht mehr. Ach. Und das ist halt ein Stromstecker, den du einsteckst und der dann nicht lädt. Ja. Das ist ein bisschen doof. Ich habe es wieder weggeschmissen, weil es bringt null, leider. Also ich muss ja sagen, nach so langer Zeit bin ich da sehr, sehr gespalten mittlerweile, was MagSafe angeht. Denn meistens, meistens bin ich sehr froh, dass ich kein MagSafe habe. Gut. Weil MagSafe so oft einfach, also weiß ich nicht, wie oft ich am Tag den Strom wieder reingesteckt habe, weil ich das Kabel irgendwie rausgerissen habe. Und normalerweise wirft man den Laptop halt nicht runter. Ja, das Problem sind halt dann die Fälle, wo man es dann doch tut. Und dann, es ist so eine Abwägungssache und ich weiß echt nicht, was ich lieber mag von den beiden Dingen. Also MagSafe ging mir zu leicht ab, aber ja, mit dem aktuellen System kann es natürlich auch zu Katastrophen kommen. Ja, ich habe einmal erlebt, dass jemand über ein Kabel gestolpert ist und ein iBook, also diese viereckerten iBooks, die Nachfolger von den Clamshells, vom Tisch gerissen hat und das hat es dann auf den Boden gehaut und da sind Tasten geflogen und okay, ich hätte es fast vor dem Podcast heute geschafft, mein MacBook runterzuziehen. Aber das liegt halt auch daran, dass das Mikro dran verkabelt ist und dann ist halt auch schon wurscht. Du brauchst auch ein MagSafe-Mikro-Kabel. Und MagSafe. Nee, so ein MagSafe-Adapter, wo alles MagSafe ist. Das müsste ja gehen, oder? Also wo du die ganzen Anschlüsse, die du jetzt für die du ja auch einen Adapter brauchst, und der ist dann MagSafe. Ja, das wäre natürlich jetzt mit USB-C schon gut. Das könnte eigentlich das Display vom MacBook quasi mit MagSafe am MacBook dran sein. Das fällt dann so ab. Genau, wie das. Alle zwei Minuten fällt das Display ab. Das Smartcover vom iPad. Genau. Ja, das ist festgemacht. Ja, gut, ich habe mich gerade dazu entschieden, das Thema, das ich noch draufgeschrieben habe, nicht zu machen. Dafür hat jemand anders ein Thema auf die Agenda geschrieben, während wir aufnehmen und die App kann das ja immer noch nicht. Aber egal, wir kommen zu Westworld und ich hoffe, das spoilert uns nicht, Marcel, weil ich und Tobi haben beide die dritte Season noch nicht gesehen. Nein, ich spoilere euch nicht, aber es passt so gut in diese unglaublich positive Folge, die wir heute haben. Ich wollte zu Westworld eigentlich bloß sagen, ich bin jetzt von 8 Folgen bei Folge 6,5 gelandet. Und das Einzige, was ich dazu sagen wollte, ist, Westworld, dritte Staffel, hat es tatsächlich geschafft, dass mir jeder Charakter, der in der gesamten dritten Staffel vorkommt, wurscht ist. Da bist du aber nicht der Einzige. No. Habe ich schon mehrfach gelesen. Oh, Mann. Also, einfach, das ist, glaube ich, das Verrückteste, was mir je bei einer Serie passiert ist. Manchmal werden Serien schlecht oder unglaubwürdig oder was weiß ich. Das ist alles nicht der Fall, sondern es ist einfach so, I don't give a fuck, I don't care. Es interessiert mich einfach nicht, was aus diesen Leuten, und es sind ja wirklich Leute, wo ich in der ersten Staffel mitgefiebert habe, wie geht deren Schicksal aus. In der zweiten Staffel teilweise auch noch. Und alle Charaktere, bei denen das nicht der Fall ist, sind schon tot. Damit. Seufz. Dann, wenn also, weird, wirklich weird und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also, seltsam. Könnte man wahrscheinlich genauer analysieren. Wie gesagt, zwei Folgen. Ist dir aber zu wurscht. Ja, weiß ich nicht. Zwei Folgen fehlen noch und es war ein Rollercoaster-Ride. Also die erste Folge mochte ich gar nicht von der dritten Staffel. Die zweite hat mich dann so langsam um den Finger gewickelt. Dritte war dann, also das ging dann auch wieder bergauf und dann verlor sich das ein bisschen im Nichts. Also ich bin super gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Vielleicht geht es euch ja da anders. Mhm. Es ist auf jeden Fall eine Serienerfahrung, die ich so noch nicht gemacht habe. Verstehe. Und die 2 Jahre Abstand tun der Serie, glaube ich, auch nicht gut. Ja. Oh. Die da jetzt immer sind. Und es ist ja vorauszusehen, dass die 4. Staffel auch erst wieder in 2 Jahren kommen wird, wegen Corona diesmal. Ach je. Da fällt mir ein Film ein, über den weiß ich leider nicht mehr so viel, nur dass da auch alle Schauspieler, die sind mir nicht wurscht, aber es gibt keine Sympathieträger. Die findest du alle doof und wünscht ihnen nur, dass es ihnen schlecht geht. Der hieß The Opposite of Sex, was ich einen total super tollen Titel fand. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe über den Titel länger nachgedacht als über den Film. Naja, also es ist ja auch ganz interessant, wenn du eine Serie machst oder einen Film machst, wo gerade am Ende super alles ineinander greift und irgendwie alles auch befriedigend ist. Ich sage jetzt mal The Last of Us zum Beispiel. Das Ende von The Last of Us ist meines Erachtens sehr, sehr befriedigend, wie alles ausgeht. Es ist ja ein bisschen vage, aber dann doch nicht. Und dann fragt man sich, ja, mit einem zweiten Teil kannst du eigentlich auch viel kaputt machen. Und also ein bisschen habe ich auch das Syndrom bei Star Wars, wo einfach die zusätzlichen Filme dazu führen, dass es beliebiger wird, was vorher passiert ist. Oder langlaufende Serien, dass nachfolgende Sachen, die ursprünglichen relativieren, weil dann geht's halt doch nochmal weiter und nochmal weiter und das, was so endgültig wirkte, war gar nicht endgültig, sondern wird alles nochmal relativiert. Nun denn. Nein, das ist nicht, was ich sagen wollte, aber ihr könnt es erraten. Wir sind am Ende der Konsumagenda angelangt, aber wir haben noch ein Thema auf dem Nachklapp, bevor wir uns verabschieden. Und da geht es mal wieder um ein Spiel, das meinen Alltag als Audio durchaus sehr stark begleitet. Es ist nämlich Animal Crossing. Martin, ich muss ja auch sagen, ich liebe es, wenn Aga Animal Crossing spielt, gerade wegen des Audios. Ja. Ich finde das total sympathisch. Aber was mir unglaublich auf den Sack geht, ist die Musik vom Morgen. Okay. Weil das sind, glaube ich, 2 Takte oder so und dann wiederholen die sich wieder. Also, ja. Ja, da muss sie sich mal so einen Wurlitzer kaufen und dann kann sie ihre eigene Musik machen. Ah, ja. Ja, ich habe noch nie so ein kapitalistisches Spiel gespielt, ohne dass ich Geld ausgeben musste. Aber das Interessante an Animal Crossing, und das ist so ein Aspekt, auf den ich nochmal eingehen wollte, was es wirklich klug macht, ist, die Aktivitäten zu begrenzen. Also Animal Crossing ist ja tatsächlich so gedacht, dass das sich über einen ganz langen Zeitraum begleitet und du jeden Tag so ein bisschen was machst. Also du machst es am Tag einmal auf und machst so deine Chores, hackst Holz und fängst Fische und Schmetterlinge und was weiß ich. Es gibt einfach so eine Anzahl von Aufgaben, die kannst du jeden Tag immer wieder machen und damit neues Zeug basteln und bauen. Und das ist dann aber irgendwann vorbei. Also du kannst nicht 24 Stunden am Stück Animal Crossing spielen, sondern musst dann halt warten, bis wieder was passiert. Und du kannst es auch nicht beschleunigen, indem du Geld bezahlst. Und das macht's für mich zumindest spannend. Also es gibt so ein paar Aufgaben, wo ich sozusagen Aga jetzt beim Haushalt helfe, was Animal Crossing angeht. Und dann hacke ich halt auch mal ein bisschen Holz oder grab ein paar Fossile aus oder so, damit sie das nicht alles selber machen muss. Kannst du da mal Geld bezahlen? Oder ist es... Bitte? Kannst du da Geld bezahlen oder gibt es gar nicht? Nee. Also kein echtes? Nee, geht nicht. Weil es gab ja diese Spiele eine Zeit lang, die eine Welt haben, wo die Zeit weiterläuft, während du nicht da bist. Genau, aber das sind ja ganz viele Mobile-Titel. ist nicht Heyday auch so? Und ja, Farmville aber dieses, und diese ganzen. Der Witz ist, dieses Gimmick, dass die Welt persistent weiterläuft, haben dann die Freemium-Schweine für sich entdeckt und haben gemerkt, aha, wenn ich sage, okay, der Level 10 Bauernhof kostet einen Tag, der Level 11 Bauernhof kostet 3 Tage oder du zahlst 10 Schlumpfbären, da kriegt man das Geld aus den Leuten raus, weil du da diese Kurve sehr schön ansetzen kannst, die die Leute dann reinzieht. Aber bevor die das für sich entdeckt hatten, gab es eben diese Spiele schon, dass du hast ein intergalaktisches Imperium und kannst deine Raumschiffe zu den Nachbarn schicken, nur die sind halt so viele Lichtjahre weg, dass du die schickst du heute ab und in der Nacht um 4 ist dann der Kampf drüben bei denen. Aber du erfährst eh erst morgen Nachmittag davon, weil erst dann sind die Raumschiffe wieder zurück. Und das ist irgendwie, ich trauere diesem Spielprinzip ein bisschen hinterher, weil das ohne Freemium gibt es das irgendwie fast nicht mehr. Ja. Das stimmt. Also das auf jeden Fall. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich immer wieder anspreche. Einfach aus Trotz, weil das irgendwie diese Art von Spielen immer macht. Und zwar alles bis zum 100.000. Mal zu wiederholen. Die gleichen Sätze. Und ich wiederhole mich da auch jetzt schon zum 100.000. Mal, wie schlimm das ist. B. Genau. Habt ihr da eine Erklärung? Ich meine, vielleicht ist es schon so ein japanisches Phänomen, weil das war ja bei Death Stranding auch so. Aber gut, Death Stranding Kojima hat sich wenigstens da überzeugen lassen, da war jetzt was einzubauen. Also Death Stranding fand ich schon extrem. Mich hat halt immer diese Bildgewalt und diese wunderbaren Animationen so weggeblasen, dass ich das trotzdem immer angeguckt habe. Aber also das ist halt, glaube ich, auch so lang gespielt. Alltäglichen Animationen. Ja, ich bin jetzt gleich bei 80 Stunden, not sure. Ja, das ist ja nix. Ich bin aber auch erst im Schnee, wo diese Viecher dann kommen, die mit den Waffen, mit denen du alle Viecher dann killen kannst, dann doch wieder nicht zu killen sind. Die so rot glitzern. Das klingt wie Death Stranding. Ich wollte noch kurz anmerken übrigens, wer sich für die Insel von Luzi interessiert, die hier in diesem Haushalt entsteht, dem habe ich ein Twitch-Video verlinkt. Da besucht nämlich der werte Kollege von Indie-Fresse, Herr Richter, der Markus Richter, Klammer Monoxid, besucht diverse Inseln und so bei Zeitmarke ungefähr 40 Minuten besucht er die Insel, die auf unserer Switch wohnt. Ja. So viel zum Thema Animal Crossing und auch für diese Woche. Es freut uns, dass ihr zugehört habt und es bleibt uns nur zu sagen, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Fanboys. Tschüss. Dann. Winke, winke. Das ganze Land befindet sich im Ausnahmezustand und die Stimmung ist eher so moll. Keiner hat einen Plan und nicht die leiseste Ahnung, wie es alles weitergehen soll. Tja, verdrängst du deine Existenzängste, unterdrängst du sie mit ein paar Wodkas. Doch irgendwann schalte ich dann das Radio an und höre eine neue Folge Podcast. Wie vermutlich auch der ganze Rest der Republik, im Westen wie im Osten, in der NDR-Info-Audiothek, das Coronavirus-Update. Mit Christian Drosten, dem Virologen der Berliner Charité. Christian Drosten, der alles so erklärt, dass ich es auch verstehe. Yeah. Und während wir uns alle hier voneinander distanzieren und in der Isolation verrosten, hält dieser Mann das Land auf dem neuesten Stand und bleibt für uns auf Posten. Christian Drosten, Christian Drosten, yeah. Er ist der, der uns fundiert, differenziert über die aktuelle Lage informiert und uns seit hier das Virus grassiert, durch diese fiese Krise navigiert. Alles, was er sagt, finde ich mega integer, eloquent und wohl überlegt. Er ist ruhig, pragmatisch, durch und durch sympathisch und angenehm unaufgeregt. Dieser Mann ist für mich der Fels in der Brandung, ohne ihn wär ich völlig lost, denn kaum ein Zweiter weiß wie er so sehr Bescheid und leitet uns durch diese schwere Zeit wie Christian Drosten. Er ist meine tägliche Konstante, mittlerweile zweimal die Woche. Christian Drosten, durch den ich Wörter lerne, die ich gar nicht kannte, wie Polymerase-Kettenreaktion. Ach, wenn auch so Typen wie Trump und Bolsonaro und all die übrigen Pfosten nicht so faktenresistent und reaktionär, sondern eher mehr wie er. Christian Drosten, Christian Drosten, Pandemie-Flöten-Solo. Was er sehr gut kann, er entspannt die Menschen. Dafür hat der Mann ein Händchen. Also dann, let's pay attention. There's got to be glory in prevention. Keiner weiß, wann ist der Scheiß vorbei und was wird uns das alles kosten. Auch das erfahren wir dann zu gegebener Zeit, sobald es soweit ist. Ich hoffe, wir finden zurück zur Normalität nach spätestens 1 bis 2 Mistjahren. Und bis dahin hören wir weiter, was abgeht im Update. Mit Christian, im Update mit Christian, yeah.